Abschnitt 12 aus Die Blinde, Band 2 von Wilkie Collins, übersetzt von Emil Lehmann. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 12. Kapitel. Wer soll entscheiden, wenn die Ärzte verschiedener Meinung sind? Wir waren gewiss noch keine 10 Minuten im Garten gewesen, als wir durch ein von dem Fenster des Wohnzimmers zu uns dringendes, merkwürdiges Geschrei unterbrochen wurden. »He, he, hi, hi, ho, ho!« Wir blickten auf und sahen Herrn Grosse, der am Fenster stand und ein großes, rotseidenes Schnupftuch wie wahnsinnig schwenkte. »Frühstück, Frühstück!« schrie der deutsche Arzt. »Die Konsultation ist zu Ende. Kommen Sie rasch, lassen Sie uns anfangen!« Diesem peremptorischen Geheiß gehorchend kehrten Nugent, Lucilla und ich ins Wohnzimmer zurück. Wir hatten, wie ich vorausgesehen, Oskar allein im Garten auf- und abgehend gefunden. Er hatte mich mit einer Gebärde gebeten, Lucilla von seiner Anwesenheit nichts zu sagen, und war fortgeeilt, um sich in einem der Seitengänge zu verbergen. Es war jammervoll, seine Aufregung zu sehen. Es war unmöglich, ihm in jenem angstvollen Augenblick in Lucillas Gegenwart zu trauen. Als wir die beiden Augenärzte verlassen hatten, hatte ich Ziller mit einer geschriebenen Botschaft an den ehrwürdigen Finch geschickt, in welcher ich ihn bat, sich die Sache noch einmal zu überlegen und, wenn auch nur der Form wegen, in dem für seine Tochter so hochwichtigen Augenblick des Ausspruches der Ärzte über ihren Fall zugegen zu sein. Bei unserem Wiedereintritt ins Haus erhielt ich am Fuße der Treppe die auf einem Streifen Predigtpapier geschriebene Antwort. Herr Finch erklärt es entschieden ablehnen zu müssen, eine Prinzipienfrage irgendwelchen nur von der Zweckmäßigkeit diktierten Erwägungen zu unterwerfen. Er erlaubt sich, Madame Pratolungo ernstlich an das zu erinnern, was er ihr bereits gesagt habe. Mit anderen Worten, er bittet sie wiederholt, nicht zu vergessen, dass er auf seinem Stück besteht. Als wir wieder ins Zimmer traten, fanden wir die beiden berühmten Augenärzte so weit wie irgend möglich voneinander entfernt sitzen. Beide Herren lasen. Herr Seabright las in einem Buch, Herr Grosse las in der Mayonnaise. Ich stellte mich dicht neben Lucilla und ergriff ihre Hand. Sie war kalt wie Eis. Mein armes, liebes Kind zitterte zum Erbarmen. Es waren Augenblicke unaussprechlicher Qual für sie, diese Augenblicke der Ungewissheit, bevor die Ärzte ihren Ausspruch taten. Ich drückte ihre kleine Hand in der meinigen und flüsterte »Mut«. Ich gehöre wahrhaftig nicht zu den sentimentalen Naturen, aber ich kann in Wahrheit sagen, mein Herz blutete für sie. »Nun, meine Herren«, sagte Nugent, »was ist das Resultat Ihrer Konsultation?« »Haben Sie sich geeinigt?« »Nein«, sagte Herr Seabright, indem er das Buch beiseite legte. »Nein«, sagte Herr Grosse, indem er mit der Mayonnaise liebäugelte. Lucilla, die fortwährend die Farbe wechselte und deren Busen immer gewaltiger wogte, wandte ihr Gesicht zu mir. Ich flüsterte ihr zu, sie möge sich beruhigen. »Einer von Ihnen«, sagte ich, »ist jedenfalls der Ansicht, dass Sie geheilt werden können.« Sie verstand mich und wurde sofort ruhiger. Nugent fuhr fort, die beiden Ärzte zu befragen. »Worin weichen Sie voneinander ab?« fragte er. »Wollen Sie uns Ihre Ansichten nicht mitteilen?« Nun gab es wieder einen langweiligen Etikettenstreit zwischen unseren beiden ärztlichen Beratern. Herr Seabright verneigte sich gegen Herrn Grosse mit einer Miene, die da sagte, »Sie zuerst.« Herr Grosse verneigte sich wieder gegen Herrn Seabright, was so viel sagen wollte, »Nein, Sie zuerst.« Bei dieser lächerlichen professionellen Zurückhaltung riss mir die Geduld. »Reden Sie doch beide zugleich, meine Herren, wenn Ihnen das lieber ist«, sagte ich in scharfem Tone. »Um Himmels Willen tun Sie, was Sie wollen, aber lassen Sie uns nicht in dieser Ungewissheit. Ist es möglich oder ist es nicht möglich, unserer Lucilla ihre Sehkraft wiederzugeben?« »Ja«, sagte Herr Grosse. Mit einem Freudenschrei sprang Lucilla auf. »Nein«, sagte Herr Seabright. Lucilla sank wieder in ihren Stuhl zurück und lehnte ihren Kopf schweigend an meine Schulter. »Sind Sie einer Meinung in Betreff der Ursache Ihrer Blindheit?«, fragte Nugent. »Es ist der graue Star«, antwortete Herr Grosse. »Das ist auch meine Meinung«, sagte Herr Seabright. »Es ist der graue Star.« »Der graue Star ist heilbar«, fuhr der Deutsche fort. »Auch das halte ich für richtig«, bemerkte der Engländer, »aber mit dem Vorbehalt, der graue Star ist bisweilen heilbar.« »Dieser Star ist heilbar«, rief Herr Grosse. »Mit aller schuldigen Achtung«, sagte Herr Seabright, »muss ich doch dieser Meinung widersprechen. Der Star bei Fräulein Finch ist nicht heilbar.« »Können Sie uns Ihre Gründe für diese Ansicht sagen?«, fragte ich. »Meine Ansicht«, sagte Herr Seabright, »stützt sich auf Erwägungen, zu deren Verständnis Fachkenntnisse erforderlich sind. Ich kann nur so viel sagen, dass ich nach der genauesten und gewissenhaftesten Untersuchung zu der Überzeugung gelangt bin, dass Fräulein Finch ihre Sehkraft für immer verloren hat. Und der Versuch, dieselbe durch eine Operation wiederherzustellen, würde nach meiner Ansicht nicht zu rechtfertigen sein.« »Die junge Dame würde sich nicht nur der Operation unterziehen, sondern sich auch gefallen lassen müssen, sich noch 6 bis 8 Wochen nach der Operation in einem dunklen Zimmer aufzuhalten. Ich brauche Sie wohl kaum darauf aufmerksam zu machen, dass Sie während dieser Zeit unbedingt die zuversichtlichste Hoffnung auf Ihre Wiederherstellung nähren würde. Überzeugt, wie ich es bin, dass das von ihr verlangte Opfer vergeblich sein würde, kann ich es aber nur für äußerst unwünschenswert halten, unsere Patientin den moralischen Folgen einer Enttäuschung auszusetzen, welche sie sich natürlich sehr zu Herzen nehmen wird. Sie hat sich von ihrer frühesten Jugend an daran gewöhnt, ihre Blindheit mit Ergebung zu tragen. Als ein rechtschaffener Mann, der sich verpflichtet fühlt, seine Meinung ganz und entschieden auszusprechen, kann ich Ihnen nur raten, diese Ergebung nicht weiter auf die Probe zu stellen. Ich erkläre, dass es nach meiner Überzeugung mindestens nutzlos und möglicherweise gefährlich wäre, eine Operation zum Zweck der Wiederherstellung ihrer Sehkraft an ihr vorzunehmen. In dieser klaren und entschiedenen Weise sprach sich der Engländer aus. Lucillas Hand umklammerte die meinige krampfhaft. »Grausam, grausam«, murmelte sie zornig vor sich hin. Ich ermahnte sie durch einen kleinen Druck meiner Hand zur Geduld und blickte in schweigender Erwartung nach Herrn Grosse, auf den auch Nugent eben seine Blicke gerichtet hatte. Der Deutsche stand bedächtig auf und wackelte nach der Stelle hin, wo Lucilla und ich zusammensaßen. »Ist der gute Herr Seabright fertig?«, fragte er. Herr Seabright antwortete nur mit seiner ewig gleichen Verneigung. »Gut, so will ich jetzt meine Meinung sagen«, sagte Herr Grosse. »Ich will mich ganz kurz fassen. Mit aller Achtung vor Herrn Seabright muss ich doch gegen das, was er nur meint, das in die Waagschale werfen, was ich, Grosse, mit diesen meinen Händen getan habe. Einen Star, wie ihn das Fräulein da hat, habe ich schon öfter gestochen, schon öfter geheilt. Sehen Sie einmal her.« Mit diesen Worten drehte er sich plötzlich nach Lucilla um, schlug seine Manschette zurück, legte die Zeigefinger seiner beiden Hände auf die beiden Seiten ihrer Stirn und schob mit seinen beiden dicken Daumen ihre Augenlider sanft zurück. »Ich verpfände Ihnen mein Wort als Augenarzt«, sagte er, »dass mein Messer das Licht hier hineindringen lassen soll. Dieses liebenswürdige und charmante Mädchen soll noch liebenswürdiger und charmanter werden als zuvor. Aber zuvor muss meine hübsche Lucilla so wohl sein wie möglich. Sie muss sich zunächst ganz meiner Leitung anvertrauen und dann 1, 2, 3 und meine hübsche Lucilla kann wieder sehen.« Mit diesen Worten schob er Lucillas Augenlider abermals zurück, heftete seine Glotzaugen durch seine Brillengläser hindurch fest auf sie, applizierte ihr auf die Stirn den lautesten Kuss, den ich je in meinem Leben gehört habe, lachte, dass die Stube zitterte und kehrte dann auf seinen Posten als Wache vor der Mayonnaise zurück. Nun, rief er heiter aus, sind wir mit dem Reden fertig. Jetzt kann Gott sei Dank das Essen anfangen. Lucilla stand wieder auf und fragte, wo sind Sie, Herr Grosse? Hier, liebes Kind. Sie ging durchs Zimmer nach dem Tisch, an welchem er bereits damit beschäftigt, sich sein Lieblingsgericht vorzuschneiden, saß. »Haben Sie gesagt, dass Sie ein Messer gebrauchen müssen, mir meine Sehkraft wiederzugeben?« fragte sie ganz ruhig. »Ja, ja, fürchten Sie sich nicht davor, es tut nicht sehr weh, nicht sehr weh.« Sie gab ihm einen kleinen Schlag auf die Schulter. »Kommen Sie, Herr Grosse, wenn Sie Ihr Messer bei sich haben. Hier bin ich. Tun Sie es gleich.« Nugent und Herr Seabright fuhren zusammen. Ihre Kühnheit setzte sie beide in Erstaunen. »Ich bin der größte Poltron in Betreff aller wundärztlichen Operationen, das heißt, wenn sie an mir oder anderen vorgenommen werden.« Lucilla erschreckte mich, ich stürzte auf sie zu und war närrisch genug, laut aufzuschreien. Aber schon ehe ich sie erreichen konnte, war Herr Grosse ihrem Befehl gehorsam mit einem leckeren Bissen auf der Spitze seiner Gabel aufgestanden. »Sie allerliebste kleine Närrin«, sagte er, »so rasch steche ich keinen Star. Für heute will ich eine andere Operation mit Ihnen vornehmen.« Und dabei steckte er ihr das Stück Huhn ohne Umstände in den Mund. »Aha, beißen Sie gut zu, es ist gut. Nun setzen Sie sich alle her. Kommen Sie, lassen Sie uns frühstücken.« Er war unwiderstehlich. Wir setzten uns alle zu Tisch. Wir übrigen aßen, Herr Grosse schlang alles gierig hinunter, von der Mayonnaise bis zur Fruchttorte und wieder von der Fruchttorte bis zur Mayonnaise und dann wieder von der Mayonnaise zu Schinken, Butterbrötchen und Pudding und schließlich, so wahr ich eine rechtschaffene Frau bin, noch einmal zur Mayonnaise zurück. Sein Trinken hielt Schritt mit seinem Essen. Bier, Wein, Branntwein, er verschmähte nichts und mischte alles untereinander. Die leichteren Beigaben des Mahles, Mandeln und Rosinen, eingemachten Ingwer und überzuckerte Früchte, aß er zu allem. Ein Gericht Oliven hatte sich seiner besonderen Gunst zu erfreuen. Mit beiden Händen griff er hinein und stopfte sich die Hosentaschen damit voll. »So«, erklärte er, »brauche ich niemanden zu bitten, mir die Schüssel zu reichen.« »Ich werde so viel Oliven, wie ich zu essen Lust habe, immer bei mir haben.« Als er nicht mehr essen und trinken konnte, ballte er seine Serviette zu einer Kugel zusammen und gab sich einer andächtig dankbaren Stimmung hin. »Wie gütig von Gott«, bemerkte er, »dass er, als er die Welt schuf, auch Essen und Trinken mitschuf.« »Oh«, seufzte Herr Grosse, indem er sich beide Hände mit ausgespreizten Fingern Sand auf den Bauch legte, »wie viel Glückseligkeit wohnt doch hier für den Menschen!« Herr Seabright sah nach seiner Uhr. »Wenn die Frage der Operation noch weiter besprochen werden soll, so muss es gleich geschehen«, sagte Herr Seabright. »Wir haben kaum noch 5 Minuten. Sie haben meine Ansicht gehört und ich bleibe dabei.« Herr Grosse nahm eine Prise und sagte, »und ich bleibe bei meiner Meinung.« Lucilla wandte sich der Stelle zu, von welcher aus Herr Seabright gesprochen hatte. »Ich danke Ihnen für das Aussprechen Ihrer Ansicht, Herr Seabright«, sagte sie in einem sehr ruhigen und festen Ton. »Ich bin entschlossen, es mit der Operation zu versuchen. Wenn sie misslingt, so werde ich bleiben, was ich jetzt bin. Wenn sie gelingt, so gibt sie mir ein neues Leben. Für die Möglichkeit, meine Sehkraft wieder zu gewinnen, will ich aber alles ertragen und alles wagen.« Mit diesen denkwürdigen Worten bahnte sie den Weg für das bedeutsamste Ereignis in ihrem und in unserem späteren Leben, das zu schildern die Aufgabe dieser Erzählung ist. Herr Seabright antwortete in seiner reservierten Weise. »Ich kann nicht behaupten, dass Ihr Entschluss mich überrascht. Wie aufrichtig ich denselben auch bedaure, so muss ich doch zugeben, dass er in Ihrem Falle ganz natürlich ist.« Lucilla wandte sich nun an Herrn Grosse. »Bestimmen Sie selbst den Tag, je eher, desto lieber, morgen, wenn Sie wollen.« »Sagen Sie mir eines, mein Kind«, erwiderte der Deutsche mit einer Feierlichkeit des Tones und des Ausdrucks, die uns ganz neu an ihm war, »meinen Sie wirklich, was Sie sagen?« Sie antwortete ihm ebenso feierlich, »Ich meine, was ich sage.« »Gut, alles hat seine Zeit, der Spaß und der Ernst. Jetzt ist es Zeit, ernst zu sein. Ich habe Ihnen, bevor ich gehe, mein letztes Wort zu sagen.« Mit seinen wilden schwarzen Augen starrte er Lucilla durch seine Eulenbrillengläser an und stellte ihr in seinem gebrochenen Englisch, aber in einem höchst eindringlichen Ton die Notwendigkeit vor, es mit der Operation, die er an ihr zu vollziehen unternommen habe, sehr ernst zu nehmen und sich gehörig auf dieselbe vorzubereiten. Sein Ton erleichterte mich sehr. Er sprach in dem Gefühl einer Autorität, die sie zu gespannter Aufmerksamkeit zwang. Vor allen Dingen ermahnte er Lucilla, es sich wohl gesagt sein zu lassen, dass, wenn die Operation misslänge, es nicht möglich sein würde, dieselbe ein zweites Mal vorzunehmen. Wenn sie einmal vorgenommen sei, das Resultat möge sein, welches es wolle, so sei es damit zu Ende. Dann müsse er, bevor er sich zur Operation entschließen würde, darauf bestehen, dass gewisse für den Erfolg wesentliche Bedingungen sowohl von der Patientin selbst als von ihren Verwandten strenge erfüllt würden. Herr Seabright habe die Dauer der nach der Operation in einem dunklen Zimmer zu verbringenden Prüfungszeit keineswegs übertrieben. Unter keinen Umständen dürfe sie hoffen, ihre Augen nur einen Augenblick früher als nach Verlauf von mindestens 6 Wochen von ihrer Binde befreit zu sehen. Während dieser ganzen Zeit und wahrscheinlich während noch fernerer 6 Wochen sei es absolut notwendig, sie in einem Gesundheitszustande zu erhalten, vermöge dessen der ganze Organismus den allmählichen Fortschritt bis zur völligen Wiederherstellung der Sehkraft unterstützen würde. Wenn nicht Körper und Geist beide in ihrer normalsten und bestmöglichen Verfassung erhalten würden, so könne alles, was seine Geschicklichkeit zu leisten imstande sei, vergeblich sein. Nichts, was sie reizen oder aufregen könnte, dürfte das ruhige Einerlei ihres Lebens unterbrechen, bis er, Grosse, sich überzeugt haben werde, dass ihre Sehkraft gesichert sei. Er verdanke seine Erfolge und seinen Ruf zum großen Teil seiner strengen Beobachtung dieser Regeln, welche sich auf seine eigene Erfahrung von dem Einfluss stützten, den der allgemeine sowohl moralische als physische Gesundheitszustand eines Patienten auf die Wahrscheinlichkeit des Erfolges einer an diesen Patienten vorgenommenen Operation immer und wie viel mehr noch, wenn es sich um die Operation an einem so zarten Organ wie das Auge handle, übe. Nachdem er sich so ausgesprochen hatte, appellierte er an Lucillas eigenes Urteil und forderte sie auf, anzuerkennen, wie notwendig es für sie sei, sich mit ihrem Entschluss noch Zeit zu lassen und zunächst mit Verwandten und Freunden zu Rate zu gehen. Mit kurzen Worten, für die Dauer von wenigstens 3 Monaten musste alles so eingerichtet werden, dass der sie behandelnde Arzt die unbedingte Befugnis habe, ihre Lebensweise zu regeln und über jede mit derselben vorzunehmende Veränderung zu bestimmen. Sobald sie und die Mitglieder ihrer Familie sich überzeugt haben würden, dass sie imstande seien, diese Bedingungen zu erfüllen, brauche ihm Lucilla nur nach seinem Hotel in London zu schreiben und er verpflichte sich dann am nächsten Tage in Dymchurch zu sein und auf der Stelle, wenn er ihren augenblicklichen Gesundheitszustand befriedigend finde, die Operation vorzunehmen. Nachdem er so sein Wort gegeben hatte, hauchte Herr Grosse seinen noch übrigen Atem in ein einziges aus der Tiefe ausgestoßenes »Ha!« und setzte seine kleinen Beine flink in Bewegung. In demselben Augenblick klopfte Zilla an die Tür und meldete, dass der Wagen der beiden Herren an der Pforte des Pfarrhauses halte. Herr Seabrad stand auf, offenbar noch zweifelhaft, ob sein Kollege mit seiner Rede zu Ende sei. »Ich will Sie nicht eilen«, sagte er, »ich habe in London zu tun und muss notwendig mit dem nächsten Zuge fort.« »Oh, ich habe auch in London zu tun«, antwortete sein deutscher Kollege. »Ich muss mich amüsieren.« Herr Seabright schien betroffen von der Offenheit dieses anstößigen Bekenntnisses eines Berufsgenossen. »Ich bin ein so leidenschaftlicher Freund der Musik«, fuhr Herr Grosse fort, »ich muss zur rechten Zeit in der Oper sein.« »Ach Gott, die Musik ist so teuer in England. Ich klettere nach der Galerie hinauf und muss auch da noch meine 5 Schillinge bezahlen. In meinem Vaterland kann ich dasselbe für 5 Kupferpfennige haben, nur besser.« »Aus der Tiefe meines Herzens«, fuhr dieser sonderbare Mann fort, indem er mir herzlich Lebewohl sagte, »danke ich Ihnen, meine Verehrte, für die Mayonnaise. Wenn ich wiederkomme, lassen Sie mich bitte wieder diese Himmelspeise haben.« Dann wandte er sich zu Lucilla und legte ihr zum letzten Male vor seiner Abreise die Daumen auf die Augenlider. »Mein liebes Kind, bedenken Sie wohl, was ich Ihnen gesagt habe. Ich werde Ihnen Ihr Augenlicht wiedergeben, aber auf die Art und zu der Zeit, die mir gut scheint. Das hübsche Kind, oh, wie unendlich viel hübscher wird sie noch sein, wenn sie erst sehen kann.« Er ergriff Lucillas Hand, drückte sie mit einer sentimentalen Gebärde unter seine Weste an sein Herz und legte seine andere Hand darauf, als ob er dieselbe warm halten wolle. In dieser zärtlichen Attitüde stieß er einen gewaltigen Seufzer aus, fasste sich wieder, indem er seinen Krauskopf schüttelte, nickte mir durch seine Brillengläser zu und wackelte zur Tür hinaus. Herr Seabright nach, der schon am Fuß der Treppe stand. Wer hätte denken sollen, dass dieser Mann die Schlüssel in den Händen hielt, welche die Tore eines neuen Lebens für meine blinde Lucilla öffnen sollten? Ende von Abschnitt 12, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 23. Dezember 2023.